Deutschlandfunk. Kommentar. Gestern hatte das Militär im Sudan den Rückzug von Präsident Bashir erzwungen, nach 3 Jahrzehnten autokratischer Herrschaft. Doch die Massenproteste setzen sich fort. Das Militär deutet nun seine Bereitschaft an, die Macht in zivile Hände zu geben. Björn Blaschke kommentiert. Der Diktator ist weg, es lebe der Diktator. Das hatte sich der ehemalige Verteidigungsminister des Sudan, der jetzt als Vorsitzender des Militärrates das Land führt, vielleicht so schön ausgemalt. Aber die Demonstranten lassen sich die alten Köpfe nicht als neu verkaufen. Sie wissen, dass Awad ibn Auf bis zum Sturz Bashirs dessen Stellvertreter war. Also gehen die Proteste in Khartoum weiter. Die Demonstranten wollen einen echten Wandel, weg von der Militärherrschaft hin zu einer zivilen Regierung. Es ist eine konsequente Fortsetzung der Arabellion von 2011. Damals wurden Tunesiens Sine Abdin Ben Ali, Ägyptens Hosni Mubarak, Libyens Muammar Gaddafi und Jemens Ali Abdallah Saleh entmachtet. Alle 4 Länder entwickelten sich seither unterschiedlich. Der Jemen und Libyen versanken in Bürgerkriegen. In Ägypten etabliert sich mehr und mehr ein System, das autokratisch ist und vom Militär geprägt. Die Arabellion erreichte 2011 auch Bahrain und Syrien, aber in beiden Ländern haben sich die Herrscher gehalten, mit Hilfe äußerer Mächte. Dem Königshaus in Bahrain sprang Saudi-Arabien bei, Syriens Präsident Assad halfen Iran und Russland, sich an der Macht zu halten. Allein Tunesien beschreitet einen steinernen, demokratischen Weg. Das hat dafür gesorgt, dass die Arabellion mehrfach für tot erklärt wurde. Aber dass vor nicht einmal 2 Wochen Algerien und jetzt der Sudan an das anknüpften, was 2011 begann, zeigt, dass die Arabellion lebendig ist. Mit demselben Spruch wie 2011 gingen die Menschen in Algier und Khartoum 2019 auf die Straße. Das Volk will den Sturz des Systems. Die Algerier und die Sudanesen hatten sich wohl vor 8 Jahren zurückgehalten, weil ihnen eines ins kollektive Gedächtnis eingebrannt war: lange währende Bürgerkriege. Gerade wegen dieser grausamen Erfahrungen fürchteten sie 2011, dass ein Aufstand neue Auseinandersetzungen bringen könnte. Doch in den folgenden Jahren bis heute wurde das alltägliche Leid unter den Herrschern Bouteflika und Bashir größer, Perspektivlosigkeit griff um sich, sodass die Menschen am Ende ihre Angst vor neuen Bürgerkriegen in Algerien und im Sudan überwanden. Sie gingen auf die Straße, nahmen das Recht auf freie Meinungsäußerung, das weder im Sudan noch in Algerien galt, in die eigene Hand. Das ist der Geist der Arabellion und der ist wach. Die Entwicklungen nach 2011 zeigen, dass nicht klar ist, was aus Algerien und dem Sudan wird, in welcher Form die Gesellschaften künftig regiert oder beherrscht werden, demokratisch, autokratisch oder ob sie in Chaos versinken. Aber das Signal ist wichtig, das von den Umbrüchen in Algerien und im Sudan ausgeht. Egal wie ein Diktator an die Macht kommt, egal wie stark der Unterdrückungsapparat ist, mit dem er sich an der Macht hält, egal wie tief die Ängste der Beherrschten sitzen, wenn es den Menschen reicht, werden sie aufbegehren. Der Diktator ist weg, es lebe der Diktator. Nein, kein Herrscher sollte sich seiner Herrschaft sicher sein.